Der Junge, der oft starb. Kapitel 1. Das erste Schuljahr. Als Harry Potter zum ersten Mal starb, war er 11 Jahre alt. Im Nachhinein erschien es Sirius ein Wunder zu sein, dass der verfluchte Junge überhaupt so lange überlebt hatte. Zwischen unbedachten Flugmanövern ohne eine einzige vorherige Flugstunde, Trollen im Kerker und nächtlichem Herumlungern im Schloss, wann immer es ihm beliebte, kein Beweis bedeutete nicht, dass es nicht passiert ist, hätte Potter schon viel früher in diese tödliche Spirale hineingeraten müssen. Der verhexte Besen zählte nicht, denn für dieses eine Mal war Potters sagenhaftes Glück nicht verantwortlich. Nein, Severus allein hatte in diesem Fall seine Haut gerettet und für dieses Privileg damit bezahlt, fast in Flammen aufgegangen zu sein. Und doch hatte das alles nichts Gutes bewirkt, denn hier waren sie nun, weniger als 6 Monate später. Potter lag mausetot auf dem Krankenbett, während Severus sich fragte, warum er sich überhaupt all die Mühe gemacht hatte. Was für eine Verschwendung für ein feines Gewand. Teuer war es auch noch gewesen. »Es ist alles meine Schuld«, schluchzte der übergroße Tölpel, der letztlich an diesem Schlamassel schuld war. »Hätte ihn nicht dazu bringen sollen, das Team zu wechseln. Hätte ihn nie mit Welfoy losschicken sollen. Hätte ihn nie. Hätte ihn nie.« Der Rest von Hagrids Worten ging in einer erneuten Flut von Tränen unter, als er seine Arme um Potters reglosen Körper warf und so stark zitterte, dass er sowohl das Bett als auch den Stuhl, auf dem er saß, zum Schaukeln brachte. Die Bewegung verschob das Laken, das Pomfrey über den Körper gezogen hatte, und enthüllte den auffälligen Schnitt an Potters Kehle, wo Blut und Leben aus ihm herausgeflossen waren. »Na, na«, sagte Minerva, und zog das Tuch diskret wieder an seinen Platz zurück. »Es ist sinnlos, sich selbst die Schuld zu geben. Sie konnten nicht wissen, dass ich diese schreckliche Tragödie«, ihre Stimme wankte nur leicht beim letzten Wort, »ereignen würde. Wenn einer von uns wirklich die Zukunft vorhersehen könnte, nun ja, dann hätte ich diese Art des Nachsitzens ganz sicher nie angeordnet. Ich trage genauso viel Schuld wie Sie.« »Oh, um Merlins Willen!« Severus verschränkte die Arme, die Finger trommelten gegen seinen Bizeps, und er sah äußerst gereizt hoch zur Decke. Als er wieder nach unten blickte, starrte Minerva ihn an. »Würde es Sie umbringen, wenigstens so zu tun, als hätten Sie einen Funken Respekt?« »Für die absurde Mitleidsparty, die Sie so gerne abhalten würden, ja.« »Für die Tatsache, dass ein 11-jähriger Junge keine 2 Meter neben ihm tot auf dem Bett liegt. Für die Tatsache, dass 3 weitere Kinder, von denen eines zu ihrem Haus gehört, wenn ich hinzufügen darf, direkt hinter dieser Türe sitzen.« Sie deutete mit dem Finger auf den Raum, in den Pomfrey, Draco, Longbottom und Granger bei ihrer Ankunft geführt hatte. »Und wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens traumatisiert sind.« Hagrid schluchzte noch heftiger. »Das ist sicher alles sehr rührend«, sagte Severus. »Nur, dass Sie, wie immer, völlig am Thema vorbeireden.« Einen Moment lang sah es so aus, als würde Minerva über das Bett auf ihn stürzen wollen, um sicherzustellen, dass Severus' Kehle bald der von Potter glich. Sie hätte es vielleicht auch getan, hätte nicht Dumbledores Hand auf ihrer Schulter geruht. »Und das Thema wäre«, fragte er, als hätte er nicht die letzten 10 Minuten damit verbracht, in aller Ruhe die Informationen zu analysieren, die Hagrid ihm mitgeteilt hatte, bevor dieser sich in ein heulendes Durcheinander auflöste. »Ich bin sicher, dass Sie schon zu der gleichen Schlussfolgerung gekommen sind wie ich, Schulleiter.« »Wie dem auch sei, ich würde gerne Ihre Interpretation der Ereignisse hören.« Severus seufzte. »Erstens, Hagrid bestätigt, dass tatsächlich etwas die Einhörner tötet. Eine Kreatur, wie er sie noch nie zuvor gesehen hat. Zweitens, die besagte Kreatur trinkt das Blut der Einhörner. Drittens, diese Kreatur hat Harry Potter getötet, indem sie ihm mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten hat. Eine höchst interessante Wahl als Mordwaffe für eine übernatürliche Kreatur jeglicher Art. Schlussfolgerung, diese Kreatur ist überhaupt keine Kreatur. Es ist der zurückgekehrte Dunkle Lord. Er war so geschwächt, dass er auf Einhornblut angewiesen war, um sein Leben zu erhalten. Aber jetzt, da er die einzige Person getötet hat, die ihn fast besiegt hätte, haben wir es mit einer völlig anderen Situation zu tun. Er hat das Blut von Potter, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er den passenden Zauberspruch findet, falls er ihn nicht schon gefunden hat. Wie gut der Stein geschützt ist, ist jetzt irrelevant, denn er braucht ihn nicht mehr. Kurz, wie gesagt, wir sind alle dem Untergang geweiht. Für lange Sekunden herrschte Schweigen. Minervas Gesichtszüge hatten sich während Severus Rede von Empörung zu tiefer Besorgnis gewandt. Selbst Hagrid weinte nicht mehr, sondern saß wieder aufrecht aus seinem Stuhl. »Du weißt schon, wer«, sagte er und klang dabei gleichermaßen entsetzt wie ungläubig. »Aber das kann nicht sein. Ich mein, ich hab nie all dem Geschwätz geglaubt, dass er für immer weg ist. Aber in Hogwarts? Mit Professor Dumbledore hier? Das würde er sicher nicht wagen.« »Vielleicht ist meine Anwesenheit nicht so abschreckend, wie wir alle gehofft hatten«, sagte Dumbledore mit einem Nicken zu Severus. »Sind Sie sicher?« Ja. »Sehr gut. Wenn Sie mit mir kommen könnten. Nein, nicht Sie, Minerva. Nur Severus.« »Aber wenn er wirklich zurückgekehrt ist, dann vertraue ich darauf, dass ich auf Sie zählen kann, wenn die Zeit reif ist«, sagte Dumbledore mit einem leichten Druck auf die Schulter und einem Lächeln, das ausnahmsweise einmal nicht seine Augen erreichte. »Aber im Moment können Sie uns alle am besten dienen, wenn Sie Pomfrey bei der Versorgung der Kinder helfen.« Die Veränderung von Minervas Mundwinkel machte deutlich, dass sie alles andere als erfreut war. Unter jedem anderen Umstand hätte Severus die Gelegenheit genutzt, sie anzugrinsen, aber diesmal folgte er Dumbledore einfach aus dem Krankenflügel. »Schauen Sie nicht so finster drein«, sagte Dumbledore, als sie die Treppe hinaufgingen. »Ich habe einen Plan.« »Einen Plan«, sagte Severus. »Vergessen wir da nicht etwas von wesentlicher Bedeutung? Etwas, oh, lassen Sie mich nachdenken, kugelförmiges und leuchtendes, das wohlbehalten in einem der Regale im Ministerium schlummert, etwas, das mit dem Großbuchstaben P beginnt?« »Also wirklich, Severus, Sarkasmus ist jetzt wohl kaum angebracht. Außerdem«, Dumbledores Augen verengten sich zu winzigen Schlitzen, »verstehe ich nicht, warum Sie glauben, dass diese Prophezeiung relevant wäre.« »Ach, kommen Sie! Da die Prophezeiung damit beginnt, dass derjenige, der die Macht hat, den dunklen Lord zu besiegen, herannaht, und Sie mir unmissverständlich klargemacht haben, wie wichtig es ist, Potter zu schützen, braucht man kein Genie zu sein, um daraus abzuleiten, dass sie weitere Informationen erhält, die Potter als den einzigen bezeichnen, der in der Lage ist, ihn vollständig zu besiegen. Also ja, es bedarf eines gewissen Sarkasmus. Wir haben unsere ultimative Waffe verloren. Wie ich bereits gesagt habe, wir sind alle dem Untergang geweiht.« »Zuckerstange«, sagte Dumbledore, und der Wasserspeier glitt zur Seite, um die Treppe zu seinem Büro freizugeben. »Bitte vergessen Sie nicht, dass die Waffe, von der Sie sprechen, früher ein kleiner Junge mit Hoffnungen und Träumen war, wie jeder andere auch. Ein kleiner Junge, dessen Freunde sein Ableben bedauern, während wir hier sprechen.« »Und wessen Schuld ist das? Wer gab einem unbeholfenen Idioten mit weniger gesundem Menschenverstand als einem Flubberwurm die Befugnis, das Nachsitzen zu beaufsichtigen, indem er den besagten Jungen in den Wald mitnahm, obwohl es den Schülern ausdrücklich verboten ist? Und wer hat Potter dazu ermutigt, ständig die Regeln zu brechen und rund um die Uhr im Schloss herumzuschleichen und ihm eine Sondererlaubnis für die Teilnahme an einem absurd gefährlichen Sport erteilt? Und so weiter und so fort. Wie oft bin ich im vergangenen Jahr zu Ihnen gekommen und habe verlangt, dass Potter in der Spur gehalten werden sollte und wurde abgewiesen?« »Ich sehe nicht, worauf Sie hinaus wollen, Severus«, sagte Dumbledore, abgelenkt, und stöberte in einer Schublade herum. »Ah, da ist es ja.« »Ich will damit sagen, dass jedes normale Kind in seinem Alter, das etwas gesehen hätte, das einem Einhorn das Leben aussaugt, schreiend weggelaufen wäre, ähnlich wie Draco Malfoy. Potter jedoch lief höchstwahrscheinlich direkt darauf zu, wovor ich Sie wiederholt gewarnt habe, nur dass Sie nicht auf mich gehört haben.« sagte Dumbledore, »schon möglich. Setzen Sie sich doch bitte.« Severus ließ sich vor Dumbledores Schreibtisch auf den Stuhl fallen und vergrub sein Gesicht in der Hand. »Und bitte schmollen Sie nicht.« »Ich schmolle nicht, ich verliere die Hoffnung.« »Dann hören Sie auf damit. Stecken Sie Ihre Hand aus.« Severus fügte sich, wenn auch mit großem Widerwillen. Ein leises Klirren hallte durch den Raum, als Dumbledore etwas Metallisches in seine Handfläche fallen ließ, bevor er lächelnd in seinen eigenen Stuhl zurücksank. »Was sagen Sie nun?« Severus starrte das Objekt an und ihm blieb die Luft weg. ein Zeitumkehrer. Ein Zeitumkehrer, sagte Dumbledore. Natürlich höchst illegal und etwas veraltet, aber er wird schon ausreichen. Sie wollen, dass ich zurückgehe und verhindere, dass der dunkle Lord Potter tötet? Ja. Nun, das sollte recht einfach sein. Ich muss nur verhindern, dass diese verfluchte Strafarbeit jemals stattfindet. Nein, unter keinen Umständen kann ich Ihnen das erlauben. Man kann nicht sagen, was passieren würde, wenn wir zu früh in den Zeitstrom eingreifen würden. Es ist ein so empfindliches Gleichgewicht, verstehen Sie? Außerdem halte ich es für entscheidend, dass Harry heute Abend auf Voldemort trifft. Nur nicht mit dieser Konsequenz. Und das denken Sie, weil? Mein Bauchgefühl sagt es mir, erwiderte Dumbledore mit einem dieser verdammten Funkeln in den Augen. Severus biss die Zähne zusammen. Na gut, dann werde ich genau im richtigen Moment vorbeispringen und Potter wie ein weißer Ritter in glänzender Rüstung zu Hilfe eilen. Nein, das können Sie auch nicht tun. Oh, Merlins Willen! Wo waren Sie heute Abend, als ich Sie auf den Krankenflügel gerufen habe? Ich habe Nachsitzen überwacht, sagte Severus mit einem Seufzer. Ja, ich verstehe Ihren Einwand. Es wäre unmöglich, dies als verdeckte Operation durchzuführen, wenn ich an zwei Orten gleichzeitig gesehen werde, obwohl mir das angesichts der Umstände ziemlich belanglos erscheint. Sollte es dazu kommen, wird es so sein, aber wir sollten eine möglichst gute Lösung anstreben. Es wird vielleicht besser sein, wenn Harry sie überhaupt nicht sieht. Tatsächlich wäre es ideal, wenn seine Rettung überhaupt nicht verdächtig erscheinen würde, sondern natürlich, würde ich sagen. Bei allem gebührenden Respekt, Schulleiter, wenn Sie so klare Vorgaben für diese Mission haben, warum gehen Sie da nicht und machen es verdammt nochmal selbst? Oh, sagte Dumbledore, griff nach Feder und Pergament und begann zu schreiben. Ich war schon immer ausgezeichnet darin, Pläne zu formulieren, aber ich vertraue darauf, dass Ihre kreativen Problemlösungsfähigkeiten Sie in dieser Sache zu dem viel besseren Vollstrecker machen werden. Severus schnaubte. Er hatte keinen Zweifel daran, dass Dumbledore selbst für die anstehende Aufgabe ebenso gut, wenn nicht sogar viel besser geeignet war. Nein, nein, der wahre Grund musste etwas anderes sein, etwas, das er absichtlich verschleierte. Mit zusammengekniffenen Augen beobachtete er den Mann mehrere sich hinziehende Augenblicke lang beim Schreiben, bevor er sich entschied, die Mutmaßung auf später zu verschieben. Im Augenblick schienen praktischere Bedenken weitaus dringender zu sein als das Aufdecken von Dumbledores Hintergedanken. Sonst noch etwas? Dumbledore hielt einen Finger hoch, kritzelte noch einige Zeilen auf das Pergament, unterschrieb es dann und rollte es zusammen. Ja, wie ich bereits erwähnt habe, ist dieses Modell etwas veraltet und erlaubt als solches eine gewisse Aufhebung der zeitlichen Paradoxien, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Das macht die Sache etwas komplizierter. Natürlich. Das grundlegende Paradoxon ist folgendes. Wenn Sie erfolgreich sind, wird diese Zeitlinie nicht mehr existieren oder, so möchte ich eher sagen, überhaupt nie existiert haben. Folglich werde ich aufhören zu existieren. Ganz richtig, sagte Dumbledore. Das wiederum bedeutet, dass Sie niemals hätten zurückgehen können, um die Situation zu bereinigen. Folglich würde die neue Zeitlinie, die sie geschaffen haben, zusammenbrechen. Harry würde wie zuvor sterben und wir würden wieder hier landen. Ich würde sie zurückschicken und der Prozess würde sich für immer wiederholen. Wir würden in einer Art geschlossenen Zeitschleife stecken bleiben. Klingt wundervoll. Nun, ein stärkerer Zeitumkehrer kann ein solches Paradoxon auf unbegrenzte Zeit berücksichtigen. Am Ende wären sie in der neuen Zeitachse einfach nur zu zweit. Dieser hier kann das Paradoxon jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum aufrechterhalten. Sie müssen also Ihr vergangenes Ich informieren, und zwar darüber, wie Sie die Situation gelöst haben, sodass Ihr vergangenes Ich ebenfalls zurückgehen kann, um Harry zu retten. Dann warten Sie, sagte Severus. Ich bin Ihnen bis zu diesem Punkt gefolgt, aber jetzt komme ich nicht mehr mit. Wenn er in der Zeit zurückreist, werde ich dann nicht bereits dort sein, um die Dinge in Ordnung zu bringen? Nein, wegen des Paradoxons wird sich ein Teil des Zeitstroms bereits abgebaut haben. Wenn er zurückgeht, wird er sich im Wesentlichen in Sie verwandeln. Der Zeitumkehrer wird diesen Prozess ermöglichen. und sie werden frei sein, in der neuen Zeitlinie, die sie geschaffen haben, wieder nach vorne zu gehen. Severus runzelte die Stirn, analysierte und rekapitulierte diesen Satz, bevor er aussichtslos aufgab. »Ich habe bereits Kopfschmerzen.« »Versuchen Sie nicht zu viel darüber nachzudenken«, sagte Dumbledore. »Es ist im Grunde einfach, wie diese Dinge funktionieren. Unabhängig davon habe ich mir gerade selber einen Brief geschrieben, der die Situation erklärt, sodass mein vergangenes Ich Ihrem vergangenen Ich im richtigen Moment den Zeitumkehrer geben kann.« Severus nickte geistesabwesend. »Und wenn er und ich im Wesentlichen verschmelzen, was wird dann mit meinen Erinnerungen geschehen?« »Basierend auf meinen Forschungen sollten Sie die Erinnerung sowohl an die ursprüngliche als auch an die neue Zeitlinie behalten.« »Fantastisch, noch mehr Kopfschmerzen.« Und bei näherer Betrachtung lag hierin auch die Antwort auf seine frühere Frage nach Dumbledores Beweggründen für die Entsendung von Severus, nicht wahr? Kreative Problemlösung. Ha! Eher Dumbledores Widerwillen, sich an das lebhafte Bild von Potters gespenstisch bleichem Gesicht und der klaffenden Kehle zu erinnern, an den heftigen Gestank von Blut, der durch seine Gewänder strömte. Severus schloss kurz die Augen und schluckte. Dem Tod ins Gesicht zu starren, wenn er direkt vor einem stand, sich weiter auf das zu konzentrieren, was getan werden musste, während man über dem toten Körper eines anderen stand. Das war der einfache Teil. Doch die bleibenden Erinnerungen, die Art, wie sie nachhalten. »Alles wird gut«, sagte Dumbledore und interpretierte seinen Ausdruck falsch. »Nun, vorausgesetzt, sie bringen sich nicht selbst um.« Severus schoss ihm einen Blick zu, der ihm vermittelte, wie wenig komisch er diese Bemerkung fand. Dann schnappte er sich das Pergament und verließ das Büro. »Viel Glück, mein Junge«, rief Dumbledore ihm nach. Severus brauchte kein Glück. Er brauchte einen Plan. Aufzuspüren, wen er suchte, nachdem der Zeitumkehrer ihn in die Vergangenheit zurückgeworfen hatte, erwies sich als der unkomplizierteste Teil. Es sprach einiges dafür, Freunde an ungewöhnlichen Orten zu haben. »Der Mars ist hell heute Nacht«, sagte der Zentaur, als Severus die Lichtung betrat. »Dir auch einen guten Abend.« Firenze drehte sich zu ihm um, mit einem Huf auf dem Boden scharrend. »Du schwimmst außerhalb deines Zeitstroms, Severus Snape.« »Vielleicht war dies doch keine so brillante Idee gewesen.« »Das tue ich.« »Du verströmst den Duft nach morgen. Ich dürfte eigentlich gar nicht mit dir sprechen.« »Und doch bist du hier«, sagte Severus. »Wenn du mir 5 Minuten Zeit gibst, kann ich dir erklären, was ich...« »Du versuchst, rückgängig zu machen, was geschehen ist. Das ist unklug.« »Manche sind der anderer Meinung. Heute Abend, es ist unklug«, wiederholte Firenze. »Was geschehen ist, wird geschehen. Es ist festgeschrieben. Geh dorthin zurück, woher du gekommen bist, und gib diese Torheit auf.« »Das kann ich nicht tun. Stand im Übrigen nicht auch geschrieben, dass Emily Smith vor weniger als einem Jahr hätte sterben sollen, als ich das Sternblütenmoos für den Trank, den sie benötigte, nicht finden konnte? Warst du es nicht, der mich zu ihm geführt hat?« Die blauen Augen von Firenze wichen von Severus' Gesicht ab. »Das war etwas ganz anderes«, sagte er, bevor er seinen Blick erneut auf Severus richtete. »Was immer du jetzt rückgängig machen willst, ist bereits geschehen. Du wirst...« »Es ist noch nicht geschehen!« »Du wirst nur das Unvermeidliche hinauszögern. Merke dir meine Worte. Die Ströme der Zeit finden einen Weg, sich anzupassen.« »Dann werde ich sie aufhalten. In 3 Stunden von jetzt an, ich wünsche es nicht zu wissen. In 3 Stunden«, fuhr Severus fort und erhob seine Stimme, als Firenze den Kopf schüttelte, sich umdrehte und in Richtung der Bäume davontrabte. »In 3 Stunden wird der dunkle Lord Harry Potter töten und sich wieder erheben. Ist das eine Zukunft, die du zu schützen wünschst?« Firenze kam zum Stehen. Er blickte gen Himmel, sein Haar schimmerte weiß im Mondlicht. »Der Mars ist ungewöhnlich hell heute Nacht«, sagte er. »Es ist festgeschrieben.« Aber er klang beunruhigt. »Du glaubst nicht wirklich daran«, sagte Severus und schritt über die Lichtung, um ihm gegenüberzutreten. »Das hast du nie und wirst du nie. Du bist nicht wie der Rest deiner Art, sonst hättest du mir letztes Jahr nicht geholfen. Bedenke meine Worte. Ich werde es verhindern, mit oder ohne deine Hilfe. Du könntest die Konsequenzen bereuen. Die Zeit wird sich dir entgegenstellen, sei dir dessen gewiss. Sie widersetzt sich jeder Störung und wird versuchen, diese zu korrigieren. Koste es, was es wolle, sagte Severus. Der Hauch eines Lächelns tanzte über Firenzes Gesicht, als er Severus das nächste Mal in die Augen sah. Du bist hartnäckig. Kannst du mir das verdenken? Du bist alt genug, um dich daran zu erinnern, wie es war, als er zum ersten Mal regierte. Wenn Potter stirbt, werden erschlagene Einhörner eure geringste Sorge sein. Es wird keinen Teil dieses Waldes, dieser ganzen Insel geben, der vom Krieg unberührt bleiben wird. Ohne Potter haben wir keine Zukunft. Mein Volk wird sterben, dein Volk wird sterben. Wir alle werden sterben. Wir werden ein Massaker erleben. Ist es das, was ihr wollt? Firenze scharrte nervös über den Boden. Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt, sagte Severus. Jedenfalls noch nicht. Darum kam ich zu dir, um dich um Hilfe zu bitten. Ich würde mich in der wenig beneidenswerten Lage befinden, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Wenn ich Potter rette und er mich sieht, wird sich das bald herumsprechen und der Sinn meiner Aktion würde enttarnt. Es ist nicht abzusehen, welche Kette von Ereignissen ich in Gang setzen könnte. Auch ein Grund, warum dies unklug ist. Wenn du jedoch an meiner Stelle eingreifst, fuhr Severus weiter fort, dann braucht es niemand zu erfahren. Und wenn ich mich weigere, dann werde ich tun, was ich tun muss und die Konsequenzen tragen. Ich glaube nicht, dass du begreifst, wie weit sie reichen können. Und das wirst du auch nicht, bis du hoffnungslos verloren und verstrickt bist und es keinen Weg zurück gibt. Die Zeit kann ebenso raviniert sein, wie sie beständig ist. Das ist mir egal, sagte Severus. Firenze seufzte. Du verlangst viel. Es steht viel auf dem Spiel. Die meisten meiner Art hätten dich bereits abgewiesen. Zentauren mischen sich nicht in das Menschliche ein und auch nicht in das, was groß am Himmel geschrieben steht. Du bist aber nicht wie die meisten deiner Art. Nein, gestand Firenze nach einem langen Moment der Stille zu. Ich war oft das, was sie töricht nennen würden. Andere würden es einsichtig nennen. Firenze straffte seine Schultern und stampfte mit einem Huf heftig auf den Boden. »Versuch nicht, mir zu schmeicheln, Severus Snape«, sagte er, und in seinen Zügen war kein Humor zu erkennen. »Ich werde tun, was du sagst, aber nicht um deinetwillen. Ich werde es tun, weil die Dunkelheit, die diesen Wald durchstreift, nicht durch das ganze Land wandern darf. Bringe mich jetzt dorthin, wo der Junge heute Abend sein wird, und dann suche mich nie wieder.« Freunde an ungewöhnlichen Orten zu verlieren, dachte Severus, als er sich auf den Weg zu der Stelle machte, die er vor seiner Abreise aus Hagrid herauspressen konnte, schien ein sehr geringer Preis zu sein. Er hatte keine Ruhe, bis es vollbracht war, und er beobachtete aus sicherer Entfernung, wie Firenze zu Potters Rettung herangaloppierte, wobei seine Hand die gesamte Zeit überzuckte. Selbst dann war sein Seufzer der Erleichterung nur vorübergehend. Schließlich musste er sich immer noch um ein Paradoxon kümmern. Er ging direkt zum Büro des Schulleiters und übergab den Brief, auch ohne nur ein Wort zu verlieren. »Wie bemerkenswert«, sagte Dumbledore, nachdem er ihn zu Ende gelesen hatte. »Wirklich außergewöhnlich. Noch nie in meinem Leben habe ich...« »Ja, ja«, sagte Severus und fühlte sich immer noch gereizt, weil er wie ein Dieb in der Nacht um das Schloss herumschleichen musste. Das hatte er nicht mehr getan, seit er 17 Jahre alt gewesen war. »Könnten wir zum Punkt kommen?« »Selbstverständlich. Ich nehme an, Ihre Anwesenheit hier bedeutet, dass Sie erfolgreich waren.« »Ich weiß es nicht«, sagte Severus und breitete die Arme weit aus. »Liegen irgendwo tote Berge herum, die ich zufällig übersehen habe? Nein? In diesem Fall, ja, ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass ich erfolgreich war.« Dumbledore warf ihm einen ernsten Blick über den Rand seiner Brille zu. »Natürlich«, fuhr Severus fort, »kann ich noch jederzeit verschwinden und uns so in eine endlose Zeitschleife der ewigen Verdammnis befördern.« »Nun denn«, sagte Dumbledore vergnügt, »dann sollten wir am besten dafür sorgen, dass das nicht geschieht. Also, wo habe ich ihn hingelegt?« »Diese Schublade.« Während Dumbledore mit der Suche nach dem Zeitumkehrer beschäftigt war, überprüfte Severus die Uhr auf seinem Schreibtisch. Ich werde noch nicht in meinem Quartier sein. Ich überwache immer noch das Nachsitzen. Für wie lange? 10 Minuten, höchstens 15. In diesem Fall ist es am besten, wenn wir direkt zu Ihrem Quartier gehen und dort auf Sie warten, sagte Dumbledore. Es hat keinen Sinn, die Hauselfen zu verwirren, indem man sie bittet, jemanden zu rufen, der an zwei Orten gleichzeitig ist. Es hat keinen Sinn? Sie sind bemerkenswert gleichgültig gegenüber der bevorstehenden Auslöschung der Zeitlinie, wie wir sie kennen, finden Sie nicht auch? Beruhigen Sie sich, Severus. Es stimmt zwar, dass der Zeitumkehrer seine Grenzen hat, aber er sollte sie zumindest für einige Stunden am Leben erhalten. Sogar ein paar Tage, würde ich wetten. Er wird das Paradoxon sicherlich bis zu dem Moment aufrechterhalten, in dem sie ursprünglich abgereist sind. War es so früh? Severus malte so fest mit den Zähnen, dass es wehtat. Nein, gab er zu. Ich glaube, es war um etwa 4 Uhr morgens. Na also, sagte Dumbledore strahlend. Alles wird gut, machen Sie sich keine Sorgen. Haben Sie noch das Denkarium, das ich Ihnen besorgt habe? Er ließ es so klingen, als sei es ein Geschenk gewesen und nicht ein Werkzeug, das er Severus nach seiner Rückkehr nach Hogwarts zur Verfügung gestellt hatte. Ein Werkzeug, das ausdrücklich dazu diente, zuverlässige Informationen aus einem Spion herauszuholen, in solchen Momenten, in denen die Angst sein Gedächtnis ein wenig getrübt hatte. Natürlich hatte er es aufgehoben. Es dauerte nicht lange, das Denkarium in seinen Räumen aufzustellen und die Erinnerungen an sein Gespräch mit Firenze zu extrahieren. Genau 10 Minuten später flog die Tür zu Severus' Quartier auf und Severus fand sich prompt am wirksamen Ende seines eigenen Zauberstabs wieder. »Was hat das zu bedeuten?« zischte Snape, und Severus' Irritation löste sich in Luft auf. Er setzte durch die Freude, endlich jemanden mit Elan in eine sich möglicherweise gefährliche Situation stürzen zu sehen. »Wonach sieht das aus?« fragte er sein Selbst, obwohl er die Antwort bereits kannte. »Es sieht so aus, als ob all meine Vorsichtsmaßnahmen, die verhindern sollten, dass mein Haar in die falschen Hände gerät, vergeblich waren.« Denn ein durch Vielsanfttrank veränderter Betrüger ist offensichtlich in mein Quartier eingedrungen. Snapes Augen verengten sich. Ein Hochstapler, der die Nerven hat, sich auf meinen Lieblingsstuhl zu setzen. »Oh nein, deine Vorkehrungen haben perfekt funktioniert«, sagte Severus. »Schau, ich bin kein Betrüger.« »Ich bin«, er lehnte sich leicht nach vorne, richtete seine Finger auf und senkte bei den nächsten Worten seine Stimme. »Der Geist der zukünftigen Weihnacht.« Snape blinzelte, blickte schnell zu Dumbledore hinüber, dann zurück zu Severus. Sein Mund öffnete sich, aber es kam kein Ton heraus. Severus konnte nicht anders. Er lächelte. »Also ehrlich, Severus«, sagte Dumbledore. »Nein, nicht Sie, der da sitzt. Bitte hören Sie auf, sich selbst zu provozieren. Und Severus, mein Lieber, das ist ziemlich verwirrend, nicht wahr?« »Ich nenne ihn Snape«, sagte Severus. »Ich finde, das ist hilfreich.« »Kann mir jemand sagen«, platzte Snape heraus und hielt Severus seinen Zauberstab ins Gesicht, »was zur Hölle hier vor sich geht?« »Natürlich, mein Junge, natürlich. Bitte nehmen Sie Platz. Und bitte legen Sie Ihren Zauberstab weg. So sehr Severus Sie auch provozieren will, ihn zu bedrohen, ist wohl nicht die richtige Lösung.« Snape sank in den angebotenen Stuhl, so wie es Severus nicht 24 Stunden zuvor in Dumbledores Büro getan hatte. Oder in einer halben Stunde von jetzt an, je nachdem, wie man es sah. »Das ist doch lächerlich«, sagte Snape, als sie die Geschichte zu Ende erzählt hatten und was es noch zu tun galt. »Die ganze verdammte Sache von Anfang bis Ende, reiner Wahnsinn!« »Da sagst du was«, erwiderte Severus. Snape starrte ihn an. Severus hätte zusammenzucken können, wenn er nicht durch jahrelanges Betrachten seiner selbst im Spiegel mit diesem Ausdruck vertraut gewesen wäre. »Ich spreche nicht mit dir«, sagte Snape. »Deine allzu dramatische Einführung in diese ganze Farce war völlig unnötig.« »Und doch hättest du genau dasselbe getan.« »Ich glaube, wir sind etwas vom Thema abgekommen«, mischte Dumbledore sich ein. »Durchaus«, sagte Snape, der von seinem Stuhl aufstand und zum Denkarium hinüberging. Er seufzte. »Ich nehme nicht an, dass ich in dieser Sache viel zu sagen habe?« Severus lachte, aber es war kein Humor dabei. »Haben wir das jemals?« Der Blick, den Snape ihm dann zuwarf, war weit weniger vertraut. Ein seltsamer Ausdruck von einer Anteilnahme, die auf einem gemeinsamen Verstehen gründete. Es erschütterte ihn auch dann noch, als Snape sich umdrehte und sein Gesicht in das Denkarium tauchte. Eine halbe Stunde später stand er neben dem Schulleiter, wieder als der einzige Snape in Hogwarts. »Nun«, sagte Dumbledore, »das lief doch hervorragend, finden Sie nicht auch?« »Hm. Die eigentliche Frage ist, woher weiß ich, ob wir erfolgreich waren?« Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, überkam ihn eine Welle von Schwindelgefühlen, die ihn zwang, sich an einer Stuhllehne festzuhalten, um nicht zu fallen. »Ganz ruhig«, sagte Dumbledore und hielt seinen Arm fest, bis die Schwindelanfälle vorübergingen. »Es scheint, als haben Sie sich Ihre Frage gerade selbst beantwortet.« »Ja.« Die hinterlassenen Zwillingserinnerungen fühlten sich geradezu bizarr an. Es war eine Herausforderung für Severus, sie auseinanderzuhalten, damit sie sich nicht zu einer seltsamen Art von Durcheinander vermischten. Dies würde eine gewisse Übung erfordern. »Dann werde ich mich verabschieden«, sagte Dumbledore. »Sie sollten nun etwas Schlaf finden. Sie werden ihn brauchen nach dem Tag. Den Tagen, die Sie hinter sich haben.« »Warten Sie!« Severus durchwühlte seine Tasche, zog dann den Zeitumkehrer heraus und ließ ihn an einer Kette vor Dumbledore baumeln. »Sie haben vergessen, ihn zurückzufordern.« Dumbledore lächelte. »Ich habe ihn nicht vergessen«, sagte er, wobei er den Zeitumkehrer nur nahm, um Severus' Hand um ihn zu legen und seine Finger fest über dem kalten Metall zu verschränken. »Behalten Sie ihn, fürs Erste. Nur für alle Fälle.« Severus starrte ihn ungläubig an. »Allerdings möchte ich, dass Sie ihn nur zu diesem einen Zweck benutzen, zu dem ich Ihnen ihn ursprünglich gegeben habe«, fuhr Dumbledore fort. »Die Zeit ist viel zu zerbrechlich, als dass wir mit ihr zu unserem Vergnügen herumspielen könnten.« »Seien Sie nicht albern«, sagte Severus. »Potter wird nicht noch einmal sterben, das kann er nicht. Ich werde es nicht zulassen.« »Hoffen wir, dass Sie recht behalten«, sagte Dumbledore, der bereits an der Tür stand. »Oh, und Severus?« »Ja?« »Wenn Sie ihn jemals wieder benutzen müssen, brauchen Sie mich nicht über die Einzelheiten zu informieren. Es wäre mir sogar lieber, wenn Sie es nicht täten, nur um unnötige Komplikationen zu vermeiden. Verstehen Sie? Gute Nacht.« Endlich allein in seinem Quartier starrte Severus auf die kleine Sanduhr in seiner Hand und fühlte sich äußerst beunruhigt. Es half nicht, dass Firenzes Stimme in einer Dauerschleife in seinem Kopf tönte. »Die Ströme der Zeit finden einen Weg, sich anzupassen.« Um seiner eigenen geistigen Gesundheit willen hoffte Severus, dass Firenze sich schwer geirrt hatte. Er bahnte sich seinen Weg durch jede einzelne der Aufgaben, die für den Stein eingerichtet worden waren, mit Mr. Weasleys und Miss Grangers Hilfe, ja, unversehrt. Nun, Mr. Weasley Potter blieb unversehrt. Ja. Dann traf er auf Krivel, der die ganze Zeit den dunklen Lord in seinem Körper beherbergt hatte. Ach, und übrigens, habe ich Ihnen nicht gesagt, dass er verdächtig war? Das haben Sie, Severus, das haben Sie. Er begegnete Quirrell und dem dunklen Lord. Und am Ende blieb er unversehrt wie eh und je, während Quirrell jetzt tot ist und der dunkle Lord selbst geflohen. Wie ich schon sagte, ich kam gerade rechtzeitig. Ein Zitronenbonbon? Sie hätten gar nicht erst abreisen sollen, bei allem, was hier bereits geschehen war. »Ich weiß, Severus«, sagte Dumbledore, »glauben Sie mir, ich bin mir bewusst, dass es eine schwerwiegende Fehleinschätzung war. Aber Ende gut, alles gut, oder?« Severus schaute finster drein. »Ich hätte gedacht, dass Sie glücklich sein würden, dass der Junge überlebt hat«, sagte Dumbledore, »besonders nach dem Ärger, den Sie erst kürzlich durchgemacht haben.« »Glücklich«, sagte Severus, »glücklich, dass er dem Tod nur knapp entkommen ist, durch absolut schieres, dummes Glück?« »Oh, das war nicht nur Glück«, sagte Dumbledore. »Die Tatsache, dass Quirrell ihn nicht berühren konnte, weil...« Severus stand auf. »Verschonen Sie mich«, zischte er. »Zu hören, wie Sie Lillys Opfer poetisieren.« Seine Hände ballten sich zu Fäusten. »Hat das eine Mal gereicht. Wissen Sie was? Ich nehme alles zurück. Ich bin glücklich. Geradezu ekstatisch. Ich ging vom Schlimmsten aus und dachte, Potters Glück sei aufgebraucht, während es ihm offensichtlich noch in höchstem Maße zusteht. Wie praktisch, dass Quirrell kein Messer dabei hatte. Wie praktisch, dass sie zufällig genau im richtigen Moment kamen. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ich nenne es nichts anderes als schieres, dummes Glück.« In seinem Kielwasser knallte er die Tür zu Dumbledores Büro zu. Erst viel später, nachdem die Ruhe ihn in mehreren Etappen gefunden hatte, fing er an, die wahre Bedeutung seiner Worte vollends zu erfassen. Wenn Potter sein sagenumwobenes Glück wieder hatte, dann musste Severus nicht noch mehr Schlaf einbüßen, weil er sich um sein Überleben sorgte. Oder zumindest nicht noch mehr als vor dieser katastrophalen Nacht im Wald. Die Ströme der Zeit finden einen Weg, sich anzupassen. Ha! Die Zentauren hatten ja keine Ahnung. Denn Potter hatte sein Glück zurück. Und Severus war fertig mit ihm.